Good morning, my dear friend. Guten Morgen, meine lieben Freundin. Shall we keep going? Sollen wir weitermachen? Let's look at some roots and then let's see what fruit they will bring. Schauen wir uns ein paar Wurzeln an und welche Frucht sie bringen. Once you understand this simple principle, wenn du dieses einfache Prinzip einmal verstanden hast, here's what's gonna happen. Wird Folgendes geschehen. First of all, you're gonna stop putting your focus on the fruit, because that doesn't change anything. Zuallererst wirst du aufhören, deinen Fokus auf die Frucht zu legen, weil das gar nichts ändert. Secondly, you learn to put emphasis on your roots. Zweitens wirst du lernen, größere Aufmerksamkeit auf deine Wurzeln zu legen. Suddenly, everything will become different. Und dann wird auf einmal alles anders. Now, there are many things in the Bible that actually mention that without speaking that this clearly about. Es gibt da viele Dinge in der Bibel, die das erwähnen, ohne aber klar darüber zu sprechen. Zum Beispiel. The Bible says that we need to enter the rest of God. Die Bibel sagt, dass wir in die Ruhe Gottes eintreten müssen. People who only put the focus on changing the fruit and not work on the root. Menschen, die aber den Fokus nur darauf legen, die Frucht zu verändern, aber nicht an der Wurzel arbeiten. They have not entered into the rest of God. Sind nicht in die Ruhe Gottes eingetreten. So what do they do? Was machen sie also? You spend the whole life picking foul apples off a rotten tree. Sie verbringen ein ganzes Leben damit, faule Äpfel von einem verdorbenen Baum zu pflücken. This is so tiring. Das ist so ermüdend. Why is it so tiring? Warum ist das so ermüdend? Because it doesn't matter how many times you pick off the rotten apple of the foul apple tree. Weil es egal ist, wie oft du verdorbene Äpfel vom faulen Apfelbaum nimmst. It just keeps growing back. Sie wachsen einfach nach. But once you understand that and put the axe to the root of the tree. Aber sobald du das verstehst und die Axt an die Wurzel des Baumes setzt, what is going to happen? Was passiert dann? If the root is destroyed, there's no more fruit growth. Sobald die Wurzel zerstört ist, wächst auch keine Frucht mehr nach. Now you've entered into the rest of God. Nun bist du in die Ruhe Gottes eingetreten. Now your life will just be great, even without your effort and force. Nun wird dein Leben einfach großartig sein, ohne Mühe und Kraftanstrengung. Because there's no more rotten fruit growth. Weil keine verdorbene Frucht mehr nachwächst. But you know, the root has to do with our heart. Aber weißt du, die Wurzel muss mit unserem Herz im Einklang sein. And that's a place where a lot of people do not want to go to. Und das ist etwas, wo viele Menschen nicht hinwollen. One day we'll do a whole teaching just about the heart. Eines Tages werden wir eine ganze Lehre einfach über das Herz machen. That's where the rotten roots are. Denn dort sind die verdorbenen Wurzeln. So now we saw that the first thing we have to do to have a great root. Und jetzt haben wir also gesehen, dass das erste, das wir tun müssen, um eine großartige Wurzel zu haben, is to make Jesus the main root. Ist Jesus zu unserer Hauptwurzel zu machen. So Jesus is the source of everything that you need. Jesus ist also die Quelle für alles, was du brauchst. And as we do that, we will have a wonderful fruit. Yep. Und indem wir das so machen, werden wir eine wunderbare Frucht haben. But I want to talk about practical aspects. Aber ich möchte über praktische Aspekte sprechen. So another way we have to put our roots deep is in His love for us. Eine andere Art und Weise, wie wir unsere Wurzel tief schlagen müssen, ist, indem wir sie in die Liebe verwurzeln. If you don't put your roots in the love that Jesus has for you, so wenn du dich nicht in seine Liebe verwurzelst, you're not gonna have great fruit. Wirst du auch keine großartige Frucht haben. But if you put your roots into how much He loves you, aber wenn du dich darin verwurzelt, wie sehr er dich liebt, what's gonna happen? Was passiert dann? The fruit will be extraordinary joy. Die Frucht wird außergewöhnliche Freude sein. I want you to understand that joy is very different to happiness. Und ich möchte, dass du verstehst, dass Freude etwas ganz anderes als Fröhlichkeit ist. Happiness depends on your circumstance. Fröhlichkeit hängt von Umständen ab. Anybody can be happy when the sun shines, still sitting at the beach and having a great vacation. Jeder kann fröhlich sein, wenn die Sonne scheint, wenn er am Strand sitzt und einen großartigen Urlaub verbringt. You remember, we talked about circumstances. Happiness is circumstance dependent. Erinnere dich, wir haben über Umstände gesprochen und Fröhlichkeit hängt von Umständen ab. Joy is not circumstance dependent whatsoever. Aber Freude ist überhaupt nicht von Umständen abhängig. Paul said to the Philippians in chapter 4 verse 4. Paulus sagt zu den Philippern in Korinther 4:4. Always rejoice in the Lord, and I tell you again, rejoice. Freut euch im Herrn alle Zeit, und wiederum will ich sagen, freut euch. Where did he write that from? Wo hat er das geschrieben, oder von wo hat er das geschrieben? Leben. With a nice drink, having a good time. Nicht, als er am Strand war mit einem guten Getränk und eine wunderbare Zeit verbrachte. From prison. Er hat das eigentlich vom Gefängnis her geschrieben. How can you have joy in prison, being persecuted? Wie kannst du im Gefängnis Freude verspüren, wenn du verfolgt wirst? I tell you how. Ich werde dir sagen, wie. He had his roots in the love of the Lord for him. Er hatte seine Wurzeln in der Liebe des Herrn für ihn. And I'm going to talk about this tomorrow. Und darüber werde ich morgen sprechen. Do not forget. Vergiss aber nicht, that you have to practically put your roots in how much he loves you. Dass du es umsetzen musst, dich in seiner Liebe für dich zu verwurzeln. Then you will have a fruit that is permanent and incredible joy. Und dann wirst du eine Frucht ernten, die dauerhafte und unglaubliche Freude sein wird. Morgen reden wir weiter.